do this. Ganz viel Spaß mit dem Handelscheck und zu uns, wir sind doch nett. Nachwuchsförderung und Tag für Tag, singende Lieder, sonst fällt es Spaß. Ein netten Co-Leader, den gibt es hier, kommt zu uns von nichts um wir. Bewirb dich bei einem Offizier und vielleicht bist du dann bald.